Sylvester Stallone wird 75 Jahre alt heute. Hallo Uwe Mies, sage ich an dieser Stelle. Ja, hallo. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen da draußen so zu Hause ist oder bei dir, mein lieber Uwe. Also wenn bei uns mal was schief läuft, dann kann es schon mal vorkommen, dass eine Person durchs Treppenhaus brüllt, Rocky! Und die andere ruft zurück, Adrian! Das ist natürlich diese hochdramatische Szene und auch sehr pathetische Szene aus Rocky. Ich glaube, das ist der Kampf gegen Apollo Creed, oder? Wo Rocky Balboa am Schluss dann nach der Liebe seines Lebens Adrian ruft. Ja, und damit sind wir dann auch bei der Rolle seines Lebens, also einer zumindest, der Underdog-Boxer Rocky Balboa nämlich. Was würdest du sagen, Uwe, warum war und ist Rocky so erfolgreich? Es war der richtige Film im richtigen Moment. Es gab viel bessere Filme in dem Jahr. Aber Rocky war, jetzt im Blick zurück kann man das umso besser darstellen, es war der erste optimistische amerikanische Film der 70er Jahre. Es war zum ersten Mal ein Film, der einen Helden aus der Unterschicht zeigte und der kämpft sich buchstäblich durch und hat auch noch Erfolg damit. Und das Ganze ist auch noch gespiegelt in der Realität, weil wir haben einen Schauspieler, der 10 Jahre lang erfolglos unterwegs war, den man eigentlich schon abgeschrieben hatte als Nebendarsteller in irgendwelchen Krimis, wo er dann abgemurkst wird. Und der ist jetzt auf einmal da und schreibt ein Drehbuch und sagt doch noch, dieser Film, ich gebe das Drehbuch nur frei, wenn ich die Hauptrolle spiele. Und der kommt damit durch. Und der Film wird ein Erfolg. Und für der Mann, viele Oscars nominiert? Ja, für 10 Oscars nominiert. 3 hat er bekommen. Und immerhin für 2 Nominierungen war Stallone selber im Spiel als Hauptdarsteller und neben und als Drehbuchautor. Und damit war er eigentlich schon ein gemachter Mann. Ja, und dann kam aber noch die andere große Rolle seines Lebens, John Rambo, Vietnam-Veteran, von vielen damals so als Brutalo-Orgie wahrgenommen dabei. Im ersten Teil ging es ja wirklich noch um Sozialkritik. Jein. Der erste Rambo. Da gehen die Meinungen auseinander. Der erste Rambo nimmt eigentlich schon sehr stark wiederum den Atem der Reagan-Administration vorweg. Also ein sehr aufgeblähter Patriotismus. Denn Rambo kommt ja aus dem Vietnamkrieg und das wird ja nicht im Ansatz in Frage gestellt. Es sind lediglich die miesen Hinterwäldler-Cops, die ihm übel mitspielen und deswegen sind wir auf seiner Seite. Aber was der in Vietnam gemacht hat und warum der da war, er sagt nur irgendwann mal, ich hatte dort Verantwortung für Material im Wert von Millionen und hier darf ich noch nicht mal eine einfache Bäckerstelle antreten oder was er da sagt. Und das sagt eigentlich schon wieder sehr viel, wie sich der Wind in Amerika binnen 5 Jahren gedreht hatte. Und Stallone war interessanterweise wieder mal der richtige Mann zum richtigen Zeitpunkt. Ich weiß nicht, was man vielleicht von Rambo hätte in Erinnerung behalten können, aber der Moment, wo er da von einer Klippe in eine Tanne springt und damit sich vor den Verfolgern erstmal rettet, dann feststellt so nebenbei, oh, ich habe eine schwere klaffende Wunde an meinem Oberarm. Die er sich dann auch noch selber zunäht. Dann näht er sich die selber zu. Das sind aber so Eindrücke, die bleiben kleben. Auf einfach. Jeden Fall. Wir können es heute auch noch. Ikonische Filmbilder, ganz klar. Richtig. Jetzt muss man ja sagen, dass Sylvester Stallone ein Filmstar einer sehr besonderen Ära ist. Ne? Mhm. Zusammen mit Leuten wie, sagen wir mal, Arnold Schwarzenegger oder auch Dolph Lundgren. Ja. Was macht die aus, diese Ära? Es ist vielleicht die letzte Ära, wo ein ungebremstes Männerbild gefeiert werden konnte. Die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen haben das begünstigt. Und warum war da nicht Gesellschaftskritik angesagt? Warum auf einmal so ein Männerschwitzwahnsinn, wo Groucho Marx gesagt hätte, ich mag solche Filme nicht, wo die Titten der Kerle größer sind als die der Frauen. Und das war ja in jedem dieser Filme so. Dann wurde außerdem geballert. Das war ja ein völlig inflationärer Munitionsverbrauch in diesen Filmen. Und trotzdem hat das genau den Nerv getroffen. Warum? Ich nehme an, das hat was damit zu tun, dass das Kino schrittweise an Wirkungskraft verlor und gleichzeitig der Home Entertainment mit VHS, Video, stärker wurde. Und man jetzt die Möglichkeit hatte, wenn man sich an so einem Film delektiert hatte, wie etwa Rambo, und der war dann aus dem Kino, dann war der weg. Aber jetzt gab es Video, man konnte den sich ausleihen. Und auf diese Weise konnten dann auch die Schauspieler noch mal stärker ins Bewusstsein sickern. Und ich nehme mal an, dass da einfach in der Zeit auch ja durch diese Möglichkeiten ein Mann noch mal ein Mann sein konnte und seine Fantasien in diesen Filmen ausleben. Ich habe den übrigens auch zum ersten Mal auf Video gesehen. Im Kino durfte ich nämlich noch nicht. Ja. Stallone ist übrigens auch hinter der Kamera ja erfolgreich. Mhm. Er schreibt Drehbücher, du hast das gerade schon gesagt, unter anderem für Rocky. Er produziert, er macht selber Filme wie die Expendables zum Beispiel. Ja. Und hat dann ja irgendwann tatsächlich auch sowas wie Charakterrollen gespielt, wie in Copland zum Beispiel. Mhm. Wofür steht Stallone? Stallone steht für Stallone, weil er einfach, er ist ikonografisch schon deshalb, weil er diesen Makel im Gesicht hat, für den er ja nichts kann. Er hat ja als kleines Kind das Pech gehabt, es war eine Zangengeburt und es wurde ein Hirnnerv geschädigt und deswegen war die linke untere Gesichtshälfte ist bis heute gelähmt. Und trotzdem, genau durch diesen Makel, hat er etwas Unverwechselbares. Und das, glaube ich, ist die große Kunst eines jeden Filmschauspielers. Ein Filmschauspieler muss ja kein guter Schauspieler sein. Er muss auf die Leinwand kommen und sofort gucken wir nur auf diese Person. Und Stallone hat das geschafft, gerade auch, weil er in unglaublich schlechten Filmen, er hat teilweise eine fürchterliche Rollenwahl. Und trotzdem haben wir ihn immer wieder erkannt und er hat sich immer wieder neu erfunden, bedauerlicherweise immer mit den gleichen zwei Rollen. Aber bitte, das hat über 40 Jahre hinweg funktioniert. Wer will ihm da einen Vorwurf machen? Sagt Uwe Mies. Herzlichen Dank. Sylvester Stallone hat Geburtstag. 75 Jahre wird er heute alt. Wir haben über ihn gesprochen hier in Scala Kultur in WDR 5. WDR 5.